Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Casalabonte. Ihr hört jetzt nach unserer langen Urlaubspause endlich einmal wieder die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute, wie in den letzten Wochen auch, aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es Donnerstag. Okay, ihr habt natürlich recht, ich hätte auch sagen können, es war gestern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte vorgestern ein wenig gefeiert. Unsere Fortuna hat ja seit langer Zeit mal wieder gewonnen und das ist gut so. Man muss sich wirklich mal überlegen, wie gut die Mannschaft in den letzten Spieltagen gewesen ist. Leider wurde sie dafür nicht belohnt, weder zuletzt gegen Paderborn noch gegen Köln. Wenn ich allerdings ganz ehrlich bin, dann hätte ich mich gefreut, wenn man mir 2 Punkte aus diesen beiden Spielen vorher prognostiziert hätte. Denn Paderborn ist der Angstgegner der Fortuna schlechthin. Und wer mir prophezeit hätte, dass die Fortuna in Köln mit 2 Toren in Führung geht, dem hätte ich schlicht und ergreifend diesen berühmten Vogel gezeigt. Gut für die Fortuna, dass zumindest auch die Nachbarn in der Tabelle etwas weiter oben so ihre liebe Mühe und Not haben, sich den nötigen Abstand zu verschaffen. Das muss auch so bleiben, denn die Aufgaben der Fortuna in den nächsten Spieltagen sind schlichtweg gigantisch. Ja, und gigantisch wird jetzt auch die nächste Stunde, denn ihr hört die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch. Taxi, Ruf 34, 34. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Guten Tag, junge Frau. Ich suche eine Jeans für mir in der Größe... Guten Tag, schöner Mann. Wie? Was? Was machen Sie denn hier bei Hosenhorst? In der kalten Jahreszeit verkaufe ich hier warme Unterwäsche. Oh Mann, das ist ein Ding. Herbert? Ich muss mir beeilen. Wollen Sie nicht mal mit mir einkaufen gehen? Wohin denn, schöner Mann? In das Warenhaus Konfetti. Oh, Konfetti auf der Ellerstraße? Das ist mein Lieblingsladen. Herbert! Genau, das ist enorm passend für uns beide. Da gibt es geheime Plätze, Kabinen für uns beide, für Sex. Und woher weißt du das so genau? Am Ausgang steht ein großes Schild. Schön, dass Sie gekommen sind. Martha. Martha, ich dachte, du suchst nach Socken. Und nach dir. Komm, lass uns gehen. Was hast du denn wieder mit dieser Eisverkäuferin aus der Buga zu besprechen gehabt? Nix. Ich wollte nur wissen, ob die hier auch Pantoffeln haben. Pantoffeln? Davon hast du doch genug zu Hause, mein Held. Guck mal, ist das nicht nett bei Hosenhorst? Hier das Schild am Ausgang. Wie, was? Hoffentlich gehen sie befriedigt nach Hause. Du, also schreib mir doch. Herbert. Du hängst wieder rum? Sei stille, Martha. Die wiederholen gerade die erste Staffel vom Balkon. Ach, Herbert, wir machen das jetzt aus. Moment, warte. Ah. Jetzt sticht da im Licht das linke Ohr aus. Und sowas findest du gut? Aber du mit den Montalbano-Krimis, Antipasti des Todes. Herbert, komm, wir machen schnell einen Intelligenztest aus der Frau im Keller. Was? Wie? Na, wer zuerst vier Worte mit einer Mehlsorte am Ende findet, der hat gewonnen. Fang du an. Ja, das kann ich. Aktimehl. Herbert, keine Werbung. Weizenmehl. Pimehl. Herbert, Roggenmehl ist mein zweites. Dann eben Haarmehl. Ah? Nee? Ja. Oder, Stummmehl. Ah, mein drittes ist Vollkornmehl. Ja, du kannst ja nur Getreidesorten, Martha. Nein, Herbert, mein viertes ist Sägemehl, fertig. Nur Getreidesorten, aber mein viertes ist was, da haben sie alle so ein Ekel davor. Das Herbertmehl? Nee, Martha, das E-Mail. Ach, das heißt die E-Mail. Du alle Schreppe, du! Herbert. We'll be right back. Thank you. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flingern Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flingern Nord. Alles, nur nicht seriös. Nach nur einer Werbung sind wir gleich wieder für Sie da. Ich schlawenzel gerade. Ich tu det auch. Schlawenzeln. Ganz Deutschland schlawenzelt. Mit dem Original Schlawiner. Mit dem können Sie schlawenzeln. Auch später im Bett schlawenzeln Sie einfach weiter. Schlawiner, nur echt mit dem Kavenzmann auf der Packung. Dem Kavenzmann können Sie vertrauen. Ganz Deutschland schlawenzelt. Auf dem Watzmann medizinisch getestet. Schlawiner, wenn der Kavenzmann zwitschert. Oh Mann! Herbert! Watching over the plains and the sands, eternal smile on my lips. I was announcing peace with unassuming grace, while people looked up to me.